Fahren der Cowboy genannt. Da wollten Kinder spielen fein als Metzgerköchin und Blattschwein. Das Schwein den Speck gut. Der Metzger hängt zu Boden das Schwein. Blut aus der Kehle, die Köchin weint Zäun. Und lächelt so rein. Es sind die Unschuld, doch tot bleibt das Wort.